ist der deutsche Freiheitssender 904. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904, der einzige Sender der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht. Guten Abend, meine Hörer. Wir beginnen mit unserer aktuell politischen halben Stunde. Gesehen, gehört, notiert. Tatsachen und Meinungen zum Tage. Führen Sie zunächst Informationen. Der Brief des DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoff an Bundeskanzler Kiesinger findet auch weiterhin ein starkes internationales Echo. Die Tribüne de Lausanne verweist darauf, dass die Weigerung Bonns, die Oder-Neiße-Linie anzuerkennen und die Existenz der DDR als souveräner Staat zu akzeptieren, jede wirkliche Entspannung blockiert. La Suisse erinnert daran, dass auch die Hallstein-Doktrin trotz aller Bemühungen Bonds an den Realitäten gescheitert ist. Die Zürcher Weltwoche stellt fest, die DDR sei zu stark, um umgangen zu werden. Die schwedische Zeitung Sydsvenska Dagblad hebt in ihrem Leitartikel hervor, dass Voraussetzung für einen nützlichen Meinungsaustausch die Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen mit Ost-Berlin durch Bonn ist. Bundeskanzler Kiesinger hat auf einer Wahlversammlung in Bremerhaven und in Bremen erklärt, dass er nicht daran denkt, auf die Vorschläge des DDR-Ministerpräsidenten einzugehen. Er kündigte an, dass er den alten Standpunkt seiner Regierung in einem weiteren Brief an Stoff lediglich wiederholen werde. In Briefen an die Bundestagsabgeordneten aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz hat die Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik in Mainz die Ablehnung der geplanten Notstandsverfassung verlangt. Die neuen Gesetzentwürfe, so heißt es in dem Brief, sehen wie die alten eine unerträgliche Einschränkung von Grundrechten vor und würden die Bundesrepublik in ein Niemandsland der Demokratie verwandeln. Die Metallunternehmer wollen in der gegenwärtigen Lohnauseinandersetzung eine Machtprobe. erklärte der Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, Willi Bleicher, heute in Schwäbisch Gmünd zur Eröffnung des Jugendmonats seiner Gewerkschaft. Diesen Machtkampf könnten die Metallunternehmer jedoch diesmal ebenso wenig gewinnen wie die Auseinandersetzung im Jahre 1963. Damals hatten die Arbeiter mit einer mächtigen Streikaktion die Unternehmer zum Nachgeben gezwungen. Auf einer Protestdemonstration in Saigon verlangten hunderte südvietnamesische Studenten heute die Beendigung der amerikanischen Aggression in Vietnam. Studentenvertreter forderten die sofortige Einstellung der Bombardierung Nordvietnams und den Abzug der USA-Truppen. Ihrer internationalen Pflicht getreu alles tut, um dem vietnamesischen Volk zu helfen, seine Freiheit, Unabhängigkeit und revolutionären Errungenschaften zu verteidigen. Unter Hinweis auf das neue umfangreiche Hilfsabkommen hob Kosygin hervor, die Aggressoren sollten wissen, dass ihre Untaten nicht straflos ausgehen. In einem Appell an die Parlamentarier Frankreichs fordert das französische Komitee für das demokratische Griechenland die Unterstützung Frankreichs für die von skandinavischen Regierungen eingeleitete Aktion gegen das griechische Militärregime. Auch aus vielen sozialdemokratischen Parteiorganisationen der Bundesrepublik liegt die Forderung vor, dass sich die Bundesregierung dem Protestschritt der skandinavischen Staaten gegen die griechischen Diktatoren anschließen soll. Mit Zweidrittelmehrheit löste gestern der Bezirksparteitag der Sozialdemokratischen Partei Rheinland-Hessen-Nassau den von Herbert Wehner persönlich unterstützten bisherigen Bezirksvorsitzenden ab und wählte an seiner Stelle einen neuen Vorsitzenden, der als Gegner der Notstandsgesetze und der Bonner Koalitionspolitik sowie als Vertrauensmann der Gewerkschaften gilt. Der bisherige Vorsitzende, der Bundestagsabgeordnete Buchstaller, unterlag in einer Kampfabstimmung seinem Gegenkandidaten, dem Bundestagsabgeordneten Dröscher, mit 60 gegen 118 Stimmen. Das Eingreifen des sozialdemokratischen Bundesministers Wehner, der die Koalition zwischen Kiesinger und Brandt als unersetzlich bezeichnete und die Notstandsgesetze verteidigte, wurde von den Delegierten mit der Ablösung des von Wehner unterstützten Abgeordneten Buchstaller quittiert. Die Naturfreunde Jugend will die Jugendorganisationen der Bundesrepublik zu gemeinsamen Aktionen gegen den Neonazismus aufrufen. Über den Vorschlag wird der Mitte Oktober in Köln stattfindende 10. Bundeskongress der Naturfreunde beraten. In einem Antrag dazu heißt es, dass die Wiederherstellung der alten Macht- und Besitzverhältnisse und das Belassen hoher SS-Offiziere im Staat, Wirtschaft und Justiz Ursache für die neonazistische Kriegsabwehr. Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses der CDU-CSU, Majonika, empfangen worden. Diplomatische Kreise äußern ihr Erstaunen darüber, dass die CDU-CSU durch ihre Funktionäre eine eigene außenpolitische Rolle spielen will, nachdem der CDU-Minister Heck in Jugoslawien und der CDU-Abgeordnete Majonika in Moskau mit dem Anspruch auftauchten, außenpolitische Verhandlungen führen zu wollen. Nach der Ankündigung von Kampfmaßnahmen durch die Belegschaft und den Betriebsrat hat die Eisengießerei Gatter und Schüle in Schwäbisch Gmünd die beabsichtigte Streichung des Weihnachtsgeldes zurückgenommen. Auch andere Sparmaßnahmen wie Streichung des Unternehmeranteils am Betriebsessen und Kürzung von Leistungszulagen wurden von der Firma rückgängig gemacht. Das Verkehrsprogramm des Ministers Georg Leber hat ein zwiespältiges Echo gefunden. Während der Präsident des Bundesverbandes der Industrie, Fritz Berg, und maßgebliche Politiker der CDU-CSU den Vorschlag lobten, hat sich der 11. ordentliche Gewerkschaftstag der Gewerkschaft der Bundesbahnbeamten und Anwärter äußerst kritisch geäußert. Die Gewerkschafter wandten sich unter anderem gegen die beabsichtigten Streckenstilllegungen, da die Rentabilität der Bundesbahn vor allem durch die politischen und betriebsfremden Auflagen um hunderte Millionen belastet ist. Bei den Tarifverhandlungen für 250.000 Arbeiter und Angestellte der Bundesbahn hat der Leiter der Verhandlungskommission des Bundesbahnvorstandes, Präsident von Eichninger, es abgelehnt, auch nur das geringste Angebot zu machen. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung des Mindestlohnes für Bahnarbeiter um 50% und eine Erhöhung der Grundvergütung der Angestellten um 4,5%. Sie fordern vor allem auch eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 43 Wochenstunden. Neue Verhandlungen sind für Mitte Oktober vorgesehen. Die wachsende Besorgnis über den sozialreaktionären Kurs der Bonner Regierung hat jetzt den Bundesvorstand der CDU-Sozialausschüsse zu einer kritischen Stellungnahme veranlasst. Darin wenden sie sich gegen die Zumutung, den Rentnern neue Opfer aufzuerlegen. Auch fordern sie eine Regelung des Kindergeldes, die neue Belastungen für kinderreiche Familien vermeidet. Entschieden wird eine Kürzung des Wohngeldes abgelehnt. Die CDU-Sozialausschüsse heben hervor, dass seine bisherige Höhe ohne schädliche Folgen für den Wohnungsbau erhalten bleiben muss. Soweit vom Deutschen Freiheitssender Informationen. Hier ist der Deutsche Freiheitssender 904 mit einer wichtigen Durchsage. Achtung, Achtung! Wir rufen Lampenputzer. Auf der Alm brennt kein Licht. Ich wiederhole. Achtung, Achtung! Wir rufen Lampenputzer. Auf der Alm brennt kein Licht. Ende der Durchsage. Heute wie jeden Sonntag bei 904 in unserer aktuell politischen Sendung den Spiegel der Woche. Doch zuvor unseren Kommentar. Das wichtigste innenpolitische Ereignis dieses Wochenendes, meine Hörer, ist zweifellos der Bezirksparteitag der Sozialdemokratischen Partei, Bezirk Rheinland-Hessen-Nassau. Er war schon im Voraus, wie wir in unseren Informationen im Laufe der Woche berichtet hatten, als Testabstimmung und Prüfstein für die Haltung der sozialdemokratischen Mitgliedschaft nach rund einem Jahr SPD-Beteiligung an der Kiesinger Regierung eingeschätzt worden.